Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Absolute Nein! Nein! Jetzt hör doch mal! Also wirklich, ich bin da gestanden. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, er soll nicht immer. Du, ich mache das seit 20 Jahren. Ich mache das seit 25 Jahren, um genau zu sein. Ich weiß ganz genau, was ich da. Nein! Sie müssen sich festhalten. Ich weiß schon, was ich mache. Wenn die Bahn bremst, liegen Sie flach. Ich halte mich doch fest. Wenn kein Platz frei ist, muss man sich gut festhalten. Mhm. Irgendwo. Das Wichtigste in einer Straßenbahn ist die Stille. So? Der Monat Januar. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Tina? Hallo? Hallo? Scheiße. Tina? Ja, wir waren da. Och, es hat keinen Sinn, sich über das Handy gequatsche zu ärgern. Diese Leute kommen und gehen. Da steigt wieder einer aus. Und da wieder einer ein. Nein, zwei. Die haben besonders schöne Handys. Ich habe keins mitgebracht. Vergessen. Ich habe meins in meiner Hosentasche. Da bleibt es den ganzen Tag. Das Telefon. Wie lange habe ich nicht mehr telefoniert? Lange her. Es ist kalt geworden. Wir haben Winter. Januar. Wir hatten doch gerade erst Weihnachten. Schon vorbei? Nicht eine Sekunde mehr Weihnachten als immer. Und Arbeit macht es auch. Man verhält sich anders. Vielleicht sich verlieben? Ja, natürlich. Och, dieser blöde Straßenbahnfahrer. Wie der eben die Türen geschlossen hat. Da wollten doch viele noch rein in die Bahn. Frechheit. Fahrplan. Das nennt man Fahrplan. Ich möchte kein Straßenbahnfahrer sein und dann immer unter der Erde. Oder springt ein Mensch vor die Bahn. Ich hab's noch nicht gesehen. Ah, Fahrkartenkontrolle. Ah, Mist. Wieso? Hoffentlich fliegen die Blödmänner auf die Schnauze. Oh, ich bin vielleicht manchmal ungerecht. Die machen ja ihren Beruf jetzt. Wir unterhalten uns hier. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wunderschön. Komm mal näher. Fahrschein nicht dabei? Da noch diese scheiß Videoüberwachung. Ich habe nicht abgestempelt. Vergessen. Exakt. Ich habe es vergessen. Das kann man nicht vergessen. Ich stehe morgens auf und weiß, wir haben Januar. So, junge Dame, Ihren Fahrschein hätte ich gern mal gesehen. Den habe ich nicht dabei. Vergessen. Also, ich meine, ich habe einen dabei. Ich habe nur vorhin vergessen, ihn abzu... Weil dann kam die Bahn ja so schnell und dann... Das tut mir wirklich sehr leid, aber... stelle ich Ihnen ein erhöhtes Beförderungsentgelt aus. Da sind 60 Euro fällig. 60 Euro? Tina? Ja. Sorry. Nein. Ich bedanke mich. Das waren 60 Euro. Man kann eben nicht schwarz fahren. Was für ein Albtraum. Ich muss jetzt aussteigen. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Die Kabine fährt nach oben. Ich bin da. Da, in diesem Kaufhausrestaurant. Ich weiß aber nicht genau, was ich hier eigentlich will. Was glauben Sie, wer hier steht? Wieso? Ich stehe vor den Brötchen und nicht Sie. Sie wollen wahrscheinlich, genauso wie ich, sich ein Brötchen kaufen. Aber ich war vorher hier. Vorher da. Ich mag es nicht, wenn mir ein Mensch zu nahe kommt. Blödsinn. Das hier ist öffentlich. Wenn Männer mir zu nahe kommen. Das mag ich überhaupt nicht. Warum nicht? Blöde Frage. Geben Sie sich die Antwort selbst. Wieso beißen Sie ein Brötchen an? Ich habe es gekauft. An der Kasse bezahlt? Ich bezahle es gleich. Das wird hier alles elektronisch überwacht. Man weiß schon, dass Sie ein Brötchen essen, ohne es bezahlt zu haben. Ordnung. Alles in Ordnung. Das ordentliche Kaufhaus. Wir wollen noch etwas trinken. Nach Weihnachten und Silvester sind wir ja fast verhungert. Es war grausam fettig. Ich habe viel zu viel Fett gegessen. Und der ganze Wein und Bier und diese wunderbaren Geschenke. Was haben Sie denn so gekriegt? Das geht Sie wohl nichts an. Ich möchte jetzt, wenn Sie erlauben, an den Kaffeeautomaten. Ihre Tasse ist voll. Nein, nein, der Hahn tropft noch. Es ist vorbei. Der Kaffee ist vorbei. Ich möchte jetzt an den Kaffeeautomaten. Ich warte auf die Milch. Ich hatte Milchkaffee gedrückt. Essen Sie immer noch, ohne bezahlt zu haben? Nee. Fertig. Das Brötchen ist jetzt bei mir im Magen. Sie, nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich der Frau an der Kasse Bescheid geben werde, dass Sie ein Brötchen gegessen haben und anscheinend dieses Restaurant als Ihr Zuhause betrachten. Los, verschwinden Sie, ich möchte mir einen Kaffee drücken. Blöder Mensch. Da, der Kaffeeautomat. Ich mache ihn frei. Holen Sie sich Ihr Getränk. Das wurde alles gefilmt. Im Keller sitzen diese Polizisten, Kaufhauspolizisten. Quatsch. Was tun Sie da? Schauspielen. Oder können Sie diese Drecksmusik hier ohne Fratzenziehen aushalten? Ich nicht. Ich höre das gar nicht. Ein Käsebrötchen, einen Kaffee. Das Brötchen habe ich schon gegessen. Ach, Sie sind es. Sie arbeiten hier an der Kasse? So trifft man sich wieder. Ja, ich will es zwar nicht, aber ich muss. Ich brauche das Geld wie jeder. Das macht dann 4,50. Hier. 50 Cent zurück. Einen schönen Tag noch. Ja, danke. Mit einem Mal machte ich kehrt, riss sie vom Stuhl hoch, presste das Weib an mich, umschlang sie, küsste sie auf den Mund. Und sie tat, was sie tat. Das sind so Gedanken, die einem im Kaufhaus kommen. Leider war es nicht so. Ich latschte mit meinem Kaffee zu etwas Freiem, setzte mich, tat nichts als dumm Kaffee zu trinken. Der Monat Januar ist wie ein Schock für die Menschen. Sie gehen vollkommen verzweifelt in den Innenstädten herum und fragen sich, das war alles? Man leidet. Ganz Deutschland leidet. Ach, Sie sind es. So ist das. Ich wollte hier in aller Ruhe die Zeitung lesen. Dann tun Sie es. In Ihrer Gegenwart? Unmöglich. Lesen Sie doch bitte Ihre Zeitung. Es stört mich nicht. Eine Dreckszeitung könnte ich in Ihrer Gegenwart schnell durchblättern, aber diese hier, da braucht man die passende Umgebung, den passenden intelligenten Menschen. Der bin ich nicht? Nein, man sieht es Ihnen an. Wie sehen intelligente Menschen aus? Anders. Wie? Kein Mensch, mit dem ich verkehre, isst, frisst Brötchen vor dem Bezahlen. Ich habe es bezahlt. Das ist der Punkt, ich habe es bezahlt. Vielleicht sollte ich schweigen. Ich weiß nicht, was ich mit Ihnen reden sollte. Ich werde Sie nicht vermissen, wenn Sie hier abmarschieren. Ich bin so müde. Es gibt keinen besseren Ort zu schlafen als in der Bettenabteilung. Sprechen Sie mit einem Verkäufer. Vielleicht erlaubt er Ihnen eine Stunde, ein Nickerchen. Es ergibt keinen Sinn, im Januar mittags müde zu sein. Ha! Da, 50 Meter von hier ist gerade ein Sitztisch frei geworden. Dass ich eben am Kaffeeautomaten so war, sprachlich, tut mir leid. Ob Sie ein Brötchen und wie und wann essen, geht mich ja eigentlich nichts an. Ich bleibe hier. Ich lese nicht, ich sitze einfach, trinke. Morgen ist auch noch Januar. Krieg's raus. Was? Was kriegen Sie raus? Was für einen Sinn ein Kaufhaus hat. X-mal von Stockwerk zu Stockwerk gehen. Warum? Und dann Pipi machen auf der Kaufhaustoilette. Euro wollen die haben. Zu was? Wofür? 50 Cent für Pinkeln. Frechheit. Sie sind wenigstens 20 Jahre jünger als ich. Bum, bum. So geht die Zeit vorbei. Bim, bam, bum. Minutenlang, tagelang, sekundenlang. Bum, bum, bum. Und dann ist Ende. Anders geht es nicht. Das Neue kommt. Das Alte verschwindet. Verblödet. Na, das Dasein eben. Verblödet. Man wird verblödet. Radio, Fernsehen, Zeitung. Das menschliche Wesen sollte sich die Ohren zuhalten, die Augen verschließen Frei sein. Im Urwald leben. Bei den Affen. Ist vielleicht eine Lebensoption. Oder auch nicht. Sind Sie Rentner? Ja. Ich lasse mir Zeit mit meiner Berufsergreifung. Ich suche. Probieren. Wenn hier Verkäufer gesucht würden. Aber es werden keine gesucht. Man wird aggressiv bei dieser ganzen Berufssuche. Konkreter. Morgens um 7 beginnen liegt mir nicht. Ich werde dort unfreundlich. Ich werde nervös. Diese ganzen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten müsste, liegt mir nicht. Das gibt sich mit der Zeit. Sie werden aufsteigen. Sie werden sich eine Panzerhaut anlegen. Ich will aber nicht. Entschuldigung. Wir haben in 5 Minuten eine Brandübung. Die Sirenen werden angehen. Ich wollte es Ihnen nur sagen, damit Sie ihn nicht erschrecken. Nur hier im Kaufhaus? Nur im Kaufhaus. Die Verkäufer werden sich rote Westen anziehen und an den Rolltreppen stehen. Sie können sitzen bleiben. Ist das neu? Das kommt nicht oft vor. Wie gesagt, Ruhe bewahren. Diese Frau wird sich mit den Jahren auch verändern. Sie wird bösartig. Man kann nichts machen. Alle an der Kasse im Kaufhaus werden bösartig mit der Zeit. Brandübung. Sind wir hier auf einem Schiff? Das ist völlig okay. Die wollen sich wichtig machen. Da sind doch überall diese Dinge an der Decke, wo Wasser rauskommt. Der Besitzer des Kaufhauses weiß, was er tut. Er liebt alle. Hier dürfen sogar Hunde rein. Woher wissen Sie das? Achtung, hab ich gelesen. Achtung. Wir bitten um Beachtung folgender Durchsage. Wir schließen Wollen Sie nicht auch das Kaufhaus verlassen? Ich bleibe hier sitzen. Ich auch. Ich komme eh nicht so schnell hoch. In Ihrem Alter. Ach du, schauen Sie mal, nein, die Leute. Das gibt es doch gar nicht. Warum lachen Sie? Das ist doch nicht komisch. Schauen Sie sich die Leute an. Hat's geklappt mit dem Alarm? Ja, sehr gut. Die Verkäufer sind alle wieder an ihren Plätzen. Aber ich wollte etwas anderes. Hier soll sich ein Bettler herumtreiben, der Kunden anbettelt. Wenn Sie den Mann sehen, geben Sie ihm nichts. Sagen Sie mir Bescheid. Ich habe den Auftrag, dem Bettler Hausverbot zu erteilen. Machen wir. Das ist optimal, wie das hier läuft. Man kann sich in diesem Kaufhaus auf den guten Menschenverstand einstellen. Alle sind glücklich. Wie erfolgreich ist hier übers Jahr gesehen die Bettlerfangquote? Weiß ich nicht. 340 A, bitte. Ich kenne Sie. Die? Ja, ich traf Sie in der Straßenbahn. Sie fuhr schwarz. Haben Sie mal eine kleine Spende für einen Obdachlosen? Haben die Herren 1 Euro für einen Obdachlosen oder 50 Cent? Ich habe selber kein Geld. Hier. Oh, der liebe Gott wird Ihnen danken. Es Ihnen danken. Sie haben eine Stimme wie die in der Straßenbahn. Die Haltestellen durchsagt. Die vom Band. Nicht im Traum. Was Traum? Bin ich ein Auskunftsbüro? Gut, wir reden gleich weiter. Bevor Sie uns umbringen, werden wir Sie vernichten. Peng! Wen vernichten? Die! Vom Mars, die! Lest ihr keine Bücher, Mensch? Oh, Scheiße, lesen keine Bücher. Ich sammle Geld für die Hallo? Waffen. Ich möchte, dass Sie hier das Betteln unterlassen und sofort das Restaurant verlassen. Haben Sie das verstanden? Fass mich nicht an. Fass mich nicht an, du! Ich habe Sie nicht angefasst. Wenn Sie nicht gehen, hole ich den Koch. Hier ist Betteln verboten. Sie waren schon mal hier und Sie wissen, dass Sie hier nicht betteln dürfen. Er weiß es, er tut es trotzdem. Im Grunde stört er mich nicht. Rennen Sie doch weg. Ich gehe ja. Ihr Schweine, ihr blöden Schweine. Fass mich nicht an, du! Sau. Unsinn. Gefährlich eigentlich. Unberechenbar. Er könnte ein Messer dabei haben. Habe ich auch. Ein kleines Messer. Damit rühre ich den Kaffee um. Oder mache Verpackungen auf. Ohne das Messer fehlt mir was. Was ist mit Ihnen? Sie Schwein! Sind Sie verrückt? Warum schlagen Sie mich? Hey! Hey! Haben Sie das eben gesehen? Der Kerl gibt mir aus heiterem Himmel eine Ohrfeige. Und haut ab. Das gibt's doch nicht. Der ist hier bekannt. Das macht er öfters. Wahrscheinlich krank irgendwie. Ich hätte Sie warnen sollen. Warnen sollen? Sie wussten, was passiert. Dieser Idiot. Der verpasst hier Leuten Ohrfeigen. Ist das hier ein Zirkus oder ein Kaufhausrestaurant? Ich gehe. Auf Kosten des Hauses ein Mettbrötchen und eine Flasche Bier? Wollen Sie? Nein. Nein. Ich stand und stehe in der Stadt und überlege, wo ich jetzt hingehen könnte. Wenn es nicht Januar wäre, würde ich nun gehen. Einfach kilometerweit gehen. Zum Hauptfriedhof etwa, wo noch ein wenig Ruhe ist. Oder ins kleine Stadtwäldchen. Oder zum Hafen. Durch Siedlungen laufen und. Aber es ist zu kalt. Und wo ist es warm? Stadtbücherei. Genau, auf zur Stadtbücherei. Scheiße. Mir tut immer noch meine Backe weh. Meine Wange. Dieser Idiot. Wie, ich hab dir auch im... Na, also jetzt hör mal auf. Also jetzt ist das nicht ein Thema. Es geht jetzt nicht um uns, oder? Es geht jetzt wirklich nicht um uns. Und ich finde das jetzt total unfair. Ne? Tina? Wie viele Kopien machen Sie? Warum? Weil alle Kopierer hier besetzt sind. Ich bin gleich fertig. Ich habe nur 5 Blatt zu kopieren. Ich bin nicht so jemand, der sich die... Da quatscht wieder ein Arsch seinen Lebenslauf in sein Handy. Ja, bloß, weil ich... Nee, jetzt kopiere ich. Wieso erlauben die hier Handygequatsche? 5 Kopien? Und? Warten Sie. Warten. Einfach warten. Sie kommen mir bekannt vor. Waren Sie vorhin in einem Kaufhausrestaurant? Und wenn? Was geht Sie das an? Ich weiß, Sie möchten in aller Ruhe kopieren. Ich möchte diese Bilder kopieren. Vom Sauerland. Sauerland im Schnee. Winterberg. 50er Jahre. Die Kopien der Fotos hänge ich mir ins Bad. Ich nicht. Haben Sie Ihr Messer dabei? Hier klemmt was an der Taste. Sie sind es also doch. Warum haben Sie mir ins Gesicht geschlagen? Von was reden Sie? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie Ihr Messer zur Hand oder nicht? Nein, ich habe kein Messer. Und wenn, mit einem Messer kann man bei einem Kopierer nichts ausrichten. Ich glaube, ich gehe woanders hin kopieren. Vielleicht in den zweiten Stock. Die sind alle kaputt. Was gucken Sie so auf die Kopien? Ich kann Ihnen sagen, was ich kopiere. Ich sag es Ihnen. Mist, druckt nicht richtig. Hier. Der Mensch. Der Zerstörer der Natur und sich selbst von Professor... Geben Sie her. Ja, Tina, ich bin's wieder. Der Punkt Hallo. Ist, Hallo. Es gibt ja, so viele Menschen auf der Erde. Und es werden immer mehr. Oder sehen Sie das anders? Sie Brötchenesser? Es gibt schon sehr viele Menschen. Sie zum Beispiel. Und Sie. Darf ich Sie bitten, sich etwas leiser zu unterhalten? Es kamen Beschwerden. Sie? Hier? Beschwerden von wem? Von dem Handy-Arsch da? Moment mal, Sie sind doch die vom Kaufhausrestaurant. So ist es. Ein paar Stunden im Kaufhaus, ein paar Stunden in der Stadtbücherei. Ich habe mich beworben, wurde genommen, arbeite hier. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Wie gesagt, leise reden. Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt. Das leise. Buch müssen Sie lesen. Jeder einzelne Mensch verdient eine Ohrfeige. Zack! Und es brennt im Gesicht. Ja, ja. Da tut einem selbst manchmal die Hand weh. Sie mit Ihren Landschaftsbildern. Die Zeit ist futsch. A. Zu viele Menschen. B. Zu viele Handys. C. Zu viele Autos. Und D. Diese Mistwindräder. Nicht so laut. Leiser sprechen. Quatsch! Ich weiß, was das Weib vorhat. Mich provozieren. Sie wartet auf eine Ohrfeige. Den Leiter holen, mich rausschmeißen. Pause mal eben. Ich muss etwas verarbeiten. Der Frau, der ich zum ersten Mal heute in der Straßenbahn begegnet bin, begegne ich heute an unterschiedlichen Orten zum dritten Mal. Und Sie, den ich vorher weder getroffen habe, noch von Ihrer Existenz wusste, zum zweiten Mal. Ja, sowas gibt es. Und dann kommt Karneval. Oder die Grippe. Ich könnte mich am Büchereicomputer über dies und das informieren. Ich gebe Thomas Bernhard ein und sehe, was die hier über den Mann haben. Ob ich das tue? Was meinen Sie? Meine Ohren jucken. Meine nicht. Das macht die Kälte. Hier ist es warm. Ich bin im Winter meistens falsch angezogen. Draußen frieren, drinnen schwitzen. Gibt es keine Kleidung sowohl für Wärme als auch für Kälte? Bestimmt gibt es das. So, fertig. Sie können. Sie haben noch 5 Rupien auf dem Zähler. Schenke ich Ihnen. Nein, das kann ich nicht annehmen. Hier, 25 Cent. Wenn Sie unbedingt darauf bestehen, gut, geben Sie. Ja? Wir schließen jetzt. Um 14 Uhr öffnen wir wieder. Sie haben nicht durchgehend geöffnet? Dieses Jahr nicht. Voriges Jahr war den ganzen Tag geöffnet. Die Stadt muss sparen. War das nicht klar, dass die Stadtbücherei sehr viel Geld frisst? Das war doch jedem klar. Eine absurde Kiste ist das hier. Ich möchte nicht sagen Betrug. Die amüsieren sich zu Tode, diese Beamten im Kulturausschuss. Aber uns Kunden wird zugesperrt. Da! Au! Festhalten! Festhalten den Mann! Ein Verrückter. Ganz klar, der hat eine Meise. Ich bin Fallschirmspringerin. Aber was nützt mir das jetzt? Gar nichts. Was sollte ich ihr antworten? Sie hatte recht. Und da ich raus musste bis 14 Uhr, ging ich und machte die Stadtbüchereitür hinter mir zu. Den ganzen beschissenen Vormittag, verstehen Sie? Den ganzen beschissenen Vormittag bin ich bei mir zu Hause gewesen wegen diesem blöden Päckchen. Ich brauche das, wissen Sie, beruflich brauche ich das. Und das ist nicht. Und Sie mit Ihrer... Ja, wen stellen Sie denn da eigentlich ein? Hallo? Guten Tag. Tag. Ich möchte das Museum besuchen. Was kostet das? 9 Euro. Also gut, einmal bitte. Bitte? Danke. Schließen Sie Ihre Tasche bitte ein. Und den Schirm. Aber der Schirm passt nicht rein in das Schließfach. Das weiß ich. Ich war schon mal hier. Stellen Sie den Schirm einfach vor die Schließfächer. Hier kommt nichts weg. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich passe auf. Na gut. Jetzt habe ich kein 2-Euro-Stück. Ich verstehe Sie nicht. Sie müssen zu mir kommen. Ich brauche eine 2-Euro-Münze. Ich darf kein Geld wechseln. Es ist auch keiner hier. Kein Besucher. Woher soll ich jetzt die Münze nehmen? Lassen Sie mich doch so rein. In die Ausstellung kommt niemand mit Tasche. Niemand. Was meinen Sie, wie darauf geachtet wird? Oben und da. Überall Wachschutz. Privat. Natürlich keine Hunde. Aber wirklich sehr wachsam. Und scharf. Die stehen auch vor ganz anderen Kulturbetrieben. Die werden monatlich vom Verfassungsschutz gecheckt. Und da kommen Sie und wollen mit Tasche rein. Nee. Ich klaue nicht. Wo soll ich denn die Kunstwerke verkaufen? Das ist doch alles unverkäuflich, oder? Herr Resch! Herr Resch! Herr Resch! Herr Resch! Herr Resch! Ja? Sie? Ja, ich. Was gibt es, Frau Müller? Können Sie dem Herrn wechseln? Er hat kein 2-Euro-Stück für ein Schließfach. Mal sehen. Ja, gut. Hier, 10-Euro-Schein. Und zurück, 1 Fünfer, 1 Zweier und 3 1-Euro. Das klappt doch. Dass Sie und ich uns heute so oft begegnen, reiner Zufall. Ich sage, reiner Zufall. Ich glaube auch, dass die Entstehung des Lebens reiner Zufall ist. Sie müssen unbedingt das Buch von Dr. Wagner lesen, der Ursprung der Dings oder so ähnlich. Ich glaube, das habe ich gestern in der Toilette im Kaufhaus gefunden. Das muss wohl ein Student dort liegen gelassen haben. Ich nehme sowas mit. Ich, ja. Andere machen sich nichts draus. Sie sind unser Herr Dr. Resch. Alle wissen es. Früher bekamen die Schüler eine Ohrfeige, wenn sie unartig waren. Das war so üblich. Heute ist ja alles anders. Aber warum arbeiten Sie hier? Tun Sie doch nicht so unschuldig. Sie wissen, wovon ich spreche. Lassen Sie sich ja nicht mehr in der Bücherei sehen. Und im Kaufhaus nicht. Sie sind doch nicht ganz dicht. Still jetzt! Hier wird nicht geschrien. Herr Resch hat sich hier noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Da, sehen Sie doch. Es schneit. Nicht hier. Draußen, mein Gott. Das ist Natur. Das ist romantisch. Was dagegen ist der Juli eine dumme, schwüle Geschichte? Wovon sprachen wir noch? Von mir. Ja, ich arbeite hier. Ich bin ein Mann der Tat. Ich muss meine Hände beweglich halten und meinen Kopf. Der Untergang der Menschheit wird kommen. Ich aber werde hier überleben. Ich fahre dann doof mit den Rolltreppen und Fahrstühlen hier rauf, Herr Resch, runter, damit ich fit bleibe. Körperlich wie seelisch. Herr Resch, bitte. Hier, nehmen Sie Ihre Tabletten. Oh, danke. So, ich mache meine Runde. Wie komme ich in die Ausstellungsräume? Entweder die Rolltreppe oder die Einfachtreppe oder der Fahrstuhl. Gut, ich nehme die Rolltreppe. Wo ist die? Hinter dem Vorhang. Ja, gut. Ah, sie fährt schnell. Scheiße, stoppdruckartig. Aua, bald wäre ich gefallen. Oh, sie fährt wieder. Nanu? Sie stoppt wieder. Fast wäre ich gestürzt. Das geht in die Knie. Gut, sie legt wieder los. Ein schönes Gleiten. Ich komme. Steht wieder. Die Hälfte ist geschafft. Was jetzt? Soll ich gehen? Ich muss mich auf jeden Fall gut festhalten. Haben Sie mal einen Euro für eine Mahlzeit, der Herr? Bitte? Vielen Dank, dass Sie mich beachten. Soll ich Ihnen etwas vortanzen oder ein Lied singen? Möchten Sie einem armen, entlassenen Strafgefangenen, der weder Essen noch Wohnung hat, eine kleine Spende geben fürs Obdachlosenheim? Irgendwie ist es mir, als hätte ich Sie heute schon einmal gehört und gesehen. Kaufhaus vielleicht? Ja, kann sein. Was dagegen? Nee. Was ist das? Herr Resch. Nee, das ist ein uniformierter Wachmann. Der wartet da oben. Bestimmt auf mich. Ja, alles trifft sich im Kaufhausrestaurant. Der Resch kennt Sie von dort. Haben Sie jetzt Angst vor dem? Mist, die blöde Rolltreppe steht schon wieder. Dann renne ich runter. Scheiße, jetzt fährt sie wieder los. Und dann treffen sich alle im Museum auf der Rolltreppe. Zur selben Zeit treffen sich viele in der Stadtbücherei, wärmen sich auf, lesen etwas und gehen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert oft. Gehen, ohne sich zu verabreden, zur Straßenbahn. Glotzen sich an, husten, schnupfen und so weiter. Verlassen Sie sofort das Museum. Hier ist Betteln verboten. Ja, Opa. Fass mich nicht an, Opa. Hm. Wie komme ich zum Ausgang? Die Rolltreppe da hinten steht auf grün. Betreten Sie die und Sie gleiten ins Erdgeschoss. Dort ist der Ausgang. Also bitte. Du bist krank, Opa. Verdammt krank. Mein Knie tut weh. Die verdammte Rolltreppe hat dauernd gestoppt und ist wieder losgefahren. Das geht aufs Knie. Ich hätte mich schwer verletzen können. Das hat die Rolltreppe noch nie getan. Es gab keine Beschwerden bisher. Ich habe auch nichts gesehen. Sehen Sie? Sie läuft tadellos. Ich sage Ihnen, das Ding ist kaputt. Kaputt und gefährlich. Deutschland ist ein freies Land, eine Demokratie. Jeder kann sagen, was er will. Es herrscht freie Meinungsäußerung. Natürlich können Sie behaupten, die Rolltreppe geht nicht richtig. Das ist Ihr gutes Recht. Aber Sie müssen es beweisen. Wie? Lassen Sie mich sehen, dass die Rolltreppe nicht richtig geht. Fahren Sie runter, fahren Sie hoch. Ich beobachte das alles. Ich habe Zeit. Aber ich nicht. Ich habe keine Zeit. Wo ist hier der Kaffeeautomat? Für Kunden? Was sonst? Oder bin ich der Papst? Gehen wir. Der Kaffeeautomat ist in Raum A45B. Ich betrete grundsätzlich keine Ausstellung, ohne vorher Kaffee zu trinken. So, hier ist es. Dort ist der Kaffeeautomat. Ah ja. einen Euro. Ich trinke auch einen. Ich war mir immer schon bewusst, dass ich einmal mit Ihnen hier einen Kaffee trinken werde. Der Monat Januar. Die Kälte und im Blick der ebenso kalte Februar und so weiter. Warten Sie. Was ist das? Nur noch kein Kaffee. Wieso? Was ist denn mit dem Kaffee? Das ist Tee. Das ist scheiß Tee. Ich hasse Tee. Ich verabscheue Tee. Versteht ihr das alle nicht? Ich kann das nicht trinken. Jeder trinkt Tee. Da hinten sind die Kundentoiletten. Spülen Sie sich dort Ihren Mund aus. Guten Tag, der Herr. Bemerken Sie bitte dieses Körbchen. Eine kleine Spende für einen armen Künstler. Schon wieder Sie? Ich muss mir eben den Mund ausspülen. Gut. Was mit den Zähnen? Tee. Ich mag keinen Tee. Ich will jetzt zu Beuys. Schließlich bin ich wegen Beuys hier. Sie befinden sich längst in der Ausstellung, Bubi. Kapiert? Für die Auskunft möchte ich einen Euro. Nee, kann ich nicht sagen, dass die Auskunft einen Euro wert ist. Hier ist doch die Beuys-Ausstellung nicht. Und wenn doch, du Arsch? Was willst du denn machen, du blöde Schwuchtel? Ha? Wie willst du gegen Beuys an? Ha? Beuys ist in der Welt. Beuys ist alles. Ohne Beuys ist alles nichts. Verpiss du dich jetzt! Ich möchte meine Ruhe finden. Luft, Wasser, Feuer, Scheiße! Hau ab! Loslassen! Ich drück dir die Kehle zu. Ich bin Beuys. Ich bin Beuys. Los, bezahl Beuys. Bezahl Beuys. Bezahl Beuys. Ah! Verfluchte Sau! Der hat mich gestochen. Ah! Oh, verfluchte Sau. Verfluchte Sau. Halt! Warum rennen Sie? Haben Sie was geklaut? Gestatten Sie, dass ich Sie festhalte. Der Bettler. Auf dem Klo. Ich habe Notwehr mein Messer in seinen Oberschenkel gestochen. Vielleicht ist Blut da. Was werden wir ja sehen. Wo befindet sich der Bettler jetzt? Ich werde Frau Müller anrufen. Müller? Befindet sich Herr Jonathan Mese noch im Haus? Mese ist eben von einem Krankenwagen abgeholt worden. Irgendein Idiot hat ihm mit einem Messer ins Bein gestochen. Ja, danke. Na was? Sie haben dem größten Künstler Deutschlands ins Bein gestochen und lebensgefährlich verletzt. Was? Mese! Kenn ich nicht. Mese. Im Januar also Mese. Und wer im Dezember? Und im Februar? Im Dezember hatten wir Richter. Im Februar, glaube ich, weiß nicht, irgendein Ami. Über allem steht natürlich Beuys. Der ist nicht da, aber trotzdem da. Mese spinnt in der Stadt als Bettler herum. Das ist doch bekannt. Mir nicht. Was ist mit mir? Vielleicht bin ich ja gar nicht ich. Was ist mit meinem Kopf? Ist das überhaupt mein Kopf? Oder wurde mir dieser Kopf, von dem ich meine, das ist mein Kopf, nicht irgendwann und irgendwo angeklebt? Halten Sie meinen Kopf für echt? Ich finde schon. Fragen Sie gleich Frau Müller. Die hat dafür einen Blick. Erst gestern enttarnte sie einen falschen Kopf. Falsche Köpfe werden im Museum nicht reingelassen. Ich habe es nicht ernst gemeint mit meinem Kopf. Ein verdammt seltsames Museum ist das hier, muss ich schon sagen. Antwort: Frau Müller hat an der Kasse 25 Schokoküsse für Sie. Das kriegt hier jeder, der nicht zufrieden mit irgendwas war. Sagen Sie einfach Mese und sie weiß Bescheid. Aha, Mohrenköpfe. Negerküsse also. Ich habe sie probiert. Schmecken gut. Ich werde nun das Haus hier verlassen oder möchten Sie ein Interview? Ein Foto. Ich mag es nicht, wenn man etwas druckt von mir oder in der Tagesschau erzählt, das von mir nicht autorisiert worden ist. Fotos schon mal gar nicht. Ich habe einen Exklusivvertrag mit einer Fotoagentur. Halt! Würden Sie das hier bitte unterschreiben? Was ist das? Dass Sie damit einverstanden sind, dass dieses Kunstmuseum die von Ihnen gemachten Videoaufnahmen für ein halbes Jahr lang speichern kann und bei Verdacht einer von Ihnen begangenen Straftat der Polizei diese Aufnahmen zur Ansichtnahme bereitgestellt werden können. Hier unterschreiben. Na gut, ich habe ja nichts zu verbergen. Oder gemacht. Vor dem Museum steht eine Bank. Trotz leichten und kalten Nieselregens setzte ich mich auf die Bank und dachte nach. Ich wusste, dass der Tag noch ein paar Stunden dauert. Was sollte ich jetzt schon daheim? Nachmittags Fernsehgucken interessierte mich nicht die Bohne. Ist hier frei? Bitte. Ich wusste, dass ich Sie hier treffe. Das sind Klischees. Sie denken Zufall? Wahrscheinlich. Sie sind geschafft jetzt, wie? Erst an der Kasse, dann in der Bücherei. Warum interessiert Sie das? Weil wir Menschen sind. Alle irgendwie ähnlich gestrickt. Es gibt ganz wenige Ausreißer. Was ist der Punkt Ihrer Ausführungen? Sie erinnern mich an eine Puppe, die ich mal hatte. Ein Junge? Und spielt mit Puppen? Nicht, dass ich mit Ihnen spielen möchte. Sie sind auch ziemlich groß. Vergessen Sie es. Ich habe abgestempelt. Jetzt kommt natürlich keine Kontrolle. Ich brauche nicht jedes Mal abstempeln. Ich habe eine Monatsfahrkarte. Könnte ich mir auch mal kaufen. Würde ich machen. Es interessiert mich einfach nicht nach meiner Arbeit, was Fremde mir erzählen. Dass Sie Würgemale am Hals haben, wissen Sie? So? Das sieht man. Und ich dachte, Mese hätte weniger stark zugedrückt. Wer ist Mese? Der soll Künstler sein. Im Museum. Übrigens, der Bettler ist Mese. Der? Bei uns im Kaufhaus? Glaub schon. Sie sagten, Sie sind Fallschirmspringerin. Warum tun Sie das? Weil ich Lust dazu habe. So, ich muss jetzt aussteigen. Morgen besuche ich Sie im Kaufhausrestaurant. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Eines Tages, sagte meine Mutter bei meiner Geburt, wirst du in einer Straßenbahn sitzen. Wirklich blöd in einer Straßenbahn sitzen. In fremde Gesichter starren. Keine Ahnung haben, warum du überhaupt lebst und nicht lebst. Es vergessen zu haben, was ich, deine Mutter, einmal für dich war. Deine geliebte Mutter nämlich, die dich zur Welt gebracht hat, unter Schmerzen. Und du sitzt doof in einer Straßenbahn und hast nicht mal ein Ziel. Verdammt, was soll der ganze Lebensquatsch mit dir? Ich stand auf. Die Kälte packte mich wie ein Raubtier. Innerhalb weniger Stunden war das Thermometer um satte Grad gefallen. Ich machte, dass ich heimkam. Das schmeckt hier gar nicht. Den Nudelsalat kann ich nicht empfehlen. Notieren, 10 Gramm Nudelsalat. Ich weise Sie darauf hin, dass Ihr Verhalten, dass Sie aber auch alles an der Gemüsetheke probieren, abstoßend für andere Kunden ist. Muss alles bezahlt werden. 100 Gramm kosten 50 Cent, muss ich also bei 10 Gramm 5 Cent bezahlen. Ich habe das gewogen, was ich aß. Ich bezahle es. Ich kaufe nichts, was ich nicht vorher probiert habe. Das mache ich seit meiner Kindheit so. Ich könnte Sie ohrfeigen, Mensch. Vorsicht, wie immer habe ich mein Messer dabei. Also der Wurstsalat geht. Ich werde 200 Gramm davon nehmen. Hören Sie? Hören Sie, das ist nicht erlaubt. Sie dürfen nicht vorher essen. Das geht ganz und gar nicht. Sie stopfen doch den Löffel, der in Ihrem Mund war, wieder in die Lebensmittel. Das können wir ja alles nicht mehr verkaufen. Das ist ja angespeichelt. Stimmt. Sie haben recht. Und jetzt? Bezahlen. Der soll alles bezahlen. Das ist doch bestimmt alles gefilmt worden. Beweise sind da. Ich stelle mich als Kronzeuge zur Verfügung. Ich kann doch nicht alles bezahlen. Ich habe wenig Geld. Das haben wir alle. Die, die Millionen haben, haben auch zu wenig Geld. Wenig Geld zieht nicht. Es ist jedenfalls inakzeptabel, hier zu essen. In einem Bordell probiert man ja auch nicht vorher, ob oder irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ich muss wieder zur Kasse. Ich hau einfach ab. Können Sie versuchen. Aber dann können Sie sich auch nie mehr hier sehen lassen, wo doch nächste Woche Filme beim Frühstück gezeigt werden und nachmittags eine Bauchtänzerin auftritt. Ich spüre dieses Vergnügen heute schon in meinem Blutkreislauf. Das entgeht Ihnen alles. Blöder Quatsch. Sowas gibt es nicht. Hier, Filme, Bauchtanz. Etwas glauben. Ihnen? Wo ich Sie gestern überall traf, Bücherei, Museum. Sie sind wirklich eine Art Gespenst. Verdammt kalt ist das heute. 10 Grad unter Null. Verrückt ist das. Da friert man wirklich sehr. Und dann tut man etwas wegen der Kälte, was man sonst nicht macht. Ach, hören Sie auf. Hey, warten Sie. Bezahlen. Bezahlen. Anders funktioniert hier nichts. Ich renne zu den Kochtöpfen, verstecke mich bei den Bratpfannen, glotze direkt in Augenhöhe einem Schäferhund ins Gesicht. Durch das gesamte Geschoss strömt meine Angst. Ich schwitze schrecklich. Mein Atem, der stoßweise hervorkommt, all das ist so verdammt blöd. Und wer weiß noch was? Bin ich in einem Film? War ich krank? Und im besten Falle einfach nur erkältet? Können Sie mir eine Bratpfanne empfehlen? Für einen ganz normalen Herd. Ja. Keine teure. Mittelmaß. Aber eine gute. Es soll ein Geschenk sein. Ich bin kein Verkäufer. Aber ich kenne Sie. Kennen Sie mich nicht wieder? Ach so? Nee, ich kenne Sie nicht wieder. Wer sind Sie denn? Gestern. Ein Besucher. Sie saßen unten an der Kasse. Wechselgeld. Und dann die Rolltreppe. Mese. Über allem schwebte Beuys. Haben Sie Mese gesehen? Der soll hier sein. Ich war mit seiner Mutter verabredet. Und wo Mese ist, ist dessen Mutter. Ich kann es ja sagen. Die Bratpfanne ist für Meses Mutter. Es ist ein Gag. Eine Kunstaktion. Ich haue vor dem Museum bei uns Meses Mutter eine Bratpfanne auf den Kopf. Und Mese kommt hinzu und malt das alles in einer Sekunde. Quatsch! Natürlich Quatsch. Wissen Sie, ich bin krank. Diese Tätigkeit im Museum hat mich krank gemacht. Muss ich das alles ertragen? Kommen Sie, wir trinken einen Kaffee. Kaffee? Wo? Hier, im Restaurant. Das geht nicht. Warum? Vielleicht sollten wir etwas anderes reden. Woanders hingehen. Gibt es unten nicht einen Ausschank? Da, wo der Krach ist von dem Gequatsche der Rentner, die sich dort treffen. Rentner, die sich in den Kaufhäusern herumtreiben. Rentner sind doof. Mein Vater ist seit 40 Jahren Rentner. Er kümmert sich um alles, weiß alles besser. Tut mir leid, dass Sie so einen blöden Vater haben. Mein Vater handelte mit Schrott. Ihr Vater war Schrotthändler? Ja. Sonst nichts? Das war alles? Das war alles. Sie haben sonst nichts über Ihren Vater zu erzählen? Mein Vater ist kein Unbekannter. Nun sagen Sie schon. Benehmen Sie sich. Sie unterhalten sich mit einer Polin. Heißen Sie nicht Müller? So hieß mein verstorbener Mann. Er starb bei einem Kaufhausbrand in Oslo. Na gut. Mein Vater war der bekannte Affenforscher Landgraf. Oder sagt man, ist? Ich meine, er lebt ja nicht mehr. Er konnte vom Affenforschen nicht leben. Sein Bruder hatte einen Schrotthandel, aber er wurde zerdrückt, wo kann man sich denken. Also übernahm mein Vater den Schrotthandel. Die Affen ließen ihn zeitlebens nicht los. Er forschte weiter. Auf unserem Schrottplatz gab es etwa 10 Affen. Natürlich eingesperrt. Meine Vorfahren kamen aus einem russischen Fürstengeschlecht. Sehr verehrte Kunden. Kennen Sie die Romanows? Direkte Linie. Und ich musste einen Müller heiraten. Wo trinken wir nun einen Kaffee? Warum denn nicht im Restaurant? Ich hatte dort Gespräche, die mich sehr verletzt haben. An der Wursttheke entdeckte ich eine Froschart, die man allgemein als Amazonas-Giftfrosch klassifiziert. Ich stoße einen Ruf der Verblüffung aus. Der Frosch springt in den bayerischen Wurstsalat und verschwindet darin. Auf meine Vorhaltung dieser Vorkommnisse werde ich der Lüge bezichtigt und man erteilt mir Kaufhaus-Restaurantverbot. Sie gingen in die Kochtopfabteilung, um Ihre Nerven zu beruhigen. Dort trafen Sie mich. So ist es passiert. Nun, dann gehen wir eben ins Erdgeschoss, an den Kaffeeautomaten. Ich darf Sie doch einladen. Von einer Romanow eingeladen zu werden, passiert einem sehr selten. Gehen wir. Da ich undichte Schuhe habe, ziehe ich meine Schuhe direkt, wenn ich in meiner Wohnung bin, aus und stelle sie auf die Heizung. Ebenso meine Strümpfe. Auch die kommen auf die Heizung. Dann mache ich das Radio an, um Nachrichten zu hören. Blätter in der Zeitung, die ich mir in der Zeitschriftenabteilung des Kaufhauses gekauft habe. Viel lese ich nicht. Oft lese ich nur die Überschriften. Und wenn ein Foto gedruckt ist, schaue ich mir das gut an. Ich lege mich eine Zeit lang aufs Sofa und denke über den vergangenen Tag nach. Und mir fällt schnell ein, was los war. Nämlich nichts. Bist du schon da? Ich habe dich gar nicht gehört. Ja, ich bin schon da. Hast du Hunger? Glaub schon. Was gibt es denn? Kartoffelsalat mit Würstchen. Wir, meine Frau und ich, aßen beim Fernseher gucken den Kartoffelsalat und die Würstchen. Was hast du in der Stadt gemacht? Ich trank 2 Flaschen Bier. Och, wie immer. Kaufhaus. Du, ich war heute auch im Museum. Ja. Dann noch in der Stadtbücherei. Was gab es da? Im Museum? Ich war schon lange nicht mehr im Museum. Können wir ja mal hingehen. Morgen wird der Hausmeister kommen wegen der Heizung. Wann? Mittags. Bist du dann hier? Ja. Morgen soll es sehr kalt werden. Der Monat Januar ist oft kalt. Es gab aber schon andere Januare. Erinnerst du dich? Nee. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Mach das Fenster zu. Ich kann das Geräusch der Straßenbahn nicht mehr hören. Dieses Quietschen, wenn die über die Weiche fährt. Das Fenster ist zu. Gute Nacht. Nacht. Der Monat Januar. Hörspiel von Karl-Heinz Wölling. Es spielten Inka Löwendorf, Frau. Ich bin Fallschirmspringerin. Florian Lukas. Schauen Sie sich die Leute an. Mann. Axel Wandke. Warum lachen Sie? Mann 1. Das ist doch nicht komisch. Holger Stockhaus. Bettler. Die Fahrscheine. Oliver Urbanski, Straßenbahnkontrolleur. Ich bedanke mich. Florian Goldberg, ja. Handyarsch. Ja, und Shir Elolo als Frau Müller. Ton und Technik, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz, Lena Demke. Regie, Heike Tauch. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2018. Ob es am Ende die gleiche Frau ist oder ob es nicht die gleiche Frau ist, liegt in ihrem Ermessen oder der Regie. Es könnte ja die gleiche Frau sein oder auch nicht. Ich glaube sowieso, dass es eine Urfrau gibt und so weiter und einen Mann, der sich durch alle Generationen durchlebt und so weiter. Die Frau ist meine Mutter, der Mann mein Vater. Ich sehe mich als ich. Andere sehen mich als was? Ich glaube sowieso, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass sie leben. Sie telefonieren und nerven mich. Brief von Karl-Heinz Bölling an die Dramaturgin Stefanie Hoster.